Sir, Sir. SNAGA, SNAGA, FARD, FARD. 4596 Vietnam, Vietnam. Gladbeck, Ruhrpott, Ruhrpott. Talion, Talion. Herzlich willkommen zur Öffnung eurer Augen. Komm und tauch ein in meine Welt. Freund und Helfer, fick dich, wir sind auf uns allein gestellt. Stolz vom ersten bis zum letzten Wort. Die Stärksten auf dem Schulhof und die Besten im Sport. Bring mich fort, das ist ein dreckiger Ort. Hier 4-5 asozial, Blutdruck anormal. Kein Job, doch wir bringen Brot auf den Tisch. Scheiß auf eure Perspektive, ich brauch sie nicht. Das hier ist Sehnsucht, Sehnsucht nach mehr. Sehnsucht nach Freiheit, gib mir mein Leben her. Hier wo dein Blut kocht, Menschen unter Druck. Deutschland 4-5, Kopf kaputt. Okay, 1, 2, 3, weiter weiß ich nicht. 4 Jahre Rap und deine Message, ich scheiß auf dich. Warum Sachen kompliziert machen? Warum nicht Rapper wegklatschen und vom Richter auf verfehlt machen? Kenn ich nicht, weiß ich nicht, war ich nicht, frag mich nicht. Nein, warte, doch frag mich, sag ich nicht. Ruhrpott 4-5 ist der wilde Westen. Hier gibt's keine Indianer, hier gibt's in die Fresse. Wenn ihr denkt, wir bekommen ja alles geschenkt. Guck, Jobs gibt's genug, keiner hier hat Druck. Wir leben hier vor Liebe und Luft. Familien geht's gut, hier ist kein Elternhaus kaputt. Ihr habt recht, wenn ihr denkt, diese Jugend ist schlecht. Das Problem wird gelöst durch Unterrest. Du hast recht, der Polizist will nur, was richtig ist. Erpressung und Schmiergeld gibt es nicht. FARD, yeah. In meinem Kopf wächst die Wut auf mich selbst. Die Wut, die mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und warum wir keine Freunde sind. Ich wollte nie, dass ihr wisst, wie einer meiner Träume klingt. Sie sagen, nach dem Regen kommt die Sonne. Doch bevor ich mein Gesicht verliere, verliere ich die Kontrolle. Ob ich hier zu Hause bin, auf keinen Fall. Seit wann ist ein Löwe zu Hause im Schweinestall? Los, komm und tanz mit dem Teufel, sieh dir selber in die Augen. Willst du volle Taschen für eine leere Seele tauschen? Willst du rausgehen, rauben, Drogen verkaufen, vor der Schuld wegrennen, ein Leben lang laufen? Bist du bereit für die Strafe, Schande und Tränen? Ist das Geld des wert, dich vor deinen Verwandten zu schämen? Bist du bereit für die Trauma und bittere Leere? Willst du, dass dich deine Eltern sehen durch Mauern und Gitterstäbe? Kannst du durchhalten? Kannst du hart bleiben, jeden Tag Druck haben, keine Nacht durchschlafen, Feinde, Stress, Schuld. Cool bleiben, durchatmen, wenn ich Ärzte mit Messer im Bauch durch den Flur trage. Tanz mit dem Teufel, der tanzt um meine Seele. Du weißt nichts davon und glaubst, dass ich Scheiße rede. Tanz mit dem Teufel, jeder will der Beste sein. Doch dieser Tanz hier könnte auch dein letzter sein. Tanz mit dem Teufel. Ich vergesse nicht, 86 in Deutschland. Meine Eltern fingen damals hier neu an. Dankbar ein Leben lang, denn sie gaben ihre Heimat auf, damit ich in Freiheit leben kann. Ich vergesse nicht die Nächte im Park, die Taschen voller Hasch und Stress mit dem Staat. Rashid und Jamal, ich hab euch nicht vergessen. Legenden sterben jung, ihr wart eindeutig die Besten. Das hier ist der Anfang vom Ende, jetzt hebt langsam die Hände, yeah. Gesicht zur Wand, ich bring jetzt was ihr anfangt zu Ende. Seit wann braucht ein echter Mann Argumente? Kniet euch hin, ich mach aus eurer Stirn ein Sandsackgeschwänze. Mike Talion, Talion, Opium fürs Volk. Wir sind was, wir sind wer, wir sind darauf stolz. Deine Meinung interessiert uns einen Scheißdreck. Talion 4-5, Mike Check. Alle Jungs im Block drehen durch, wenn du kommst. Doch ich stopp dir die Foot voll wie ein Umzugskarton. Biatch, dein Vater denkt, du bist mit an Welten und Ärzten. Du bist Backstage mit Corinna und Kerstin. Willst nur ein bisschen reden, du fix nicht mit jedem. Nur ein bisschen chillen, okay, vielleicht paar Pillen. FARD, SNAGA, Ruhrpott, Assalamu alaikum. Mach dein Maul auf, ich schwöre, ich schau drauf. Dreh deine Fensterscheibe runter und den Sound auf. Verrückte Doktorspielchen wie im Baumhaus. Ruhrpott-Romantik, es gibt keinen Brautstrauß. Peruanisches Weißgold für das Scheißvolk. Und die Kripo jagt mich wieder durch den Fleischwolf. Ich hätte Lust, dich zu schlagen. Jeder träumt von einem Freischein in den Himmel. Jeder tut auf Freund, doch gibt dir keinen Krümmel. Wenn du Schwäche zeigst, dann bist du hier allein. Kein Respekt, die Fresse im Dreck wie ein Schwein. Und wenn du nicht mein Freund bist, bist du mein Feind. Und wenn du mein Feind bist, hack ich dich klein. So ist der Lauf der Dinge. Heute Fäuste, morgen Pistolen, Lauf und Klinge. Und irgendwann fragst du dich, wo alle hin sind. Auge um Auge, so lange bis alle blind sind. Bis sich keiner mehr fragt, wie es so weit kommen kann. 4-5 asozial, hier fängt die Front an. Wenn sich die ganze Nachbarschaft wieder schlaf legt, macht sie sich fertig, auf sie wartet ein harter Weg. Raus aus dem Alltag, rein in das Nachtleben. Betet sie zu Gott, der möge ihr Kraft geben. Das letzte Mal vor Wut gegen den Spiegel schlagen. Anstatt Wut in meinem Herzen die Liebe tragen. Stolz sein auf den Mann, den ich im Spiegel seh. Doch ich befürchte so sehr, dass wir nie geschehen. Das letzte Mal Jamal in den Arm nehmen und nicht mit Tränen in den Augen vor deinem Grab stehen. Du bist von uns gegangen und ich steh hier. Ich vermiss dich, mein Freund, du fehlst mir. Das letzte Mal all euren Worten trauen. Ich bin kein Pessimist, ich will nach vorne schauen. Doch Freunde ändern sich wegen Geld und Freunde.